Saiten spiel und singe Psalmen, Herr, zu deinem Ruhm. Gewaltig und mächtig und seiner Macht Größe kann nicht ausgesprochen werden. Auch ich will deinen Arm.